Okay, yeah. Ich war der Junge, der sein Leben nicht bekannt gab. Ich bin so dankbar, dass ich nicht so krank war. Ich lebe ein Leben, das ich Scheiße nennt. Denn alle kacken auf mein seidiges Künstlerhemd. Wo ist mein Lebenslicht? Es scheint eben nicht. Es benebelt mich, die Dunkelheit ist gegen mich. Was kam mir in die Quere? Eine Leere. Etwas fehlte, das war die Seele. Doch ich lebe in den Tag hinein. Es frisst sich in mich rein und das ist wert zum Sein. Dunkle Zeiten drangen ständig in meine Welt durch. Ich war klein und verschwunden. Bekämpfte die Furcht, bis ich das erreichte, was ich schon seit langer Zeit gesucht hab. Ein neues Leben und vielleicht einen neuen Zustand. Ich hatte alles, doch verlor den Verstand. Viele wandten sich dann ab, haben mich nicht mehr erkannt. Das Leben ist nicht schön, bis man sich dran gewöhnt. Engel und Teufel auf meiner Schulter haben sich versöhnt. Das Leben ist nicht schön, bis man sich dran gewöhnt. Auf meiner Schulter haben sich versöhnt. Ich wollte in die Rap-Szene eindringen. Mein Ding war es, anders zu sein, einfach anders zu klingen. Und jetzt bin ich so weit gekommen, denn ich hab mir Zeit genommen. Doch wer hatte Streit begonnen? Ich war immer schon der Typ, der im Müllcontainer saß. Doch am Ende war's nicht ich, der daraus fraß. Sie hassten mich, doch ich wusste einfach nicht warum. Vielleicht weil ich viel schlauer war, denn sie waren so dumm. Und auch Selbstgespräche hab ich oft geführt. Denn so ist es nun einmal, wenn dir keiner zuhört. Diese Hänselein pro Tag, weil mich keiner mag. Doch ich hab mich nicht beklagt. Ich hab einfach getan, was ich einfach so kann. Und einfach so begann. Ich wusste irgendwann, seid ihr alle Mann dran. Auf einmal da hieß es, Tricky macht auf hart. Nur weil ich die Fresse nicht mehr halte, bin ich gleich ein Arsch. Yeah. Das Leben ist nicht schön, bis man sich dran gewöhnt. Engel und Teufel auf meiner Schulter haben sich versöhnt. Das Leben ist nicht schön, bis man sich dran gewöhnt. Engel und Teufel auf meiner Schulter haben sich versöhnt. Das Leben ist nicht schön, bis man sich dran gewöhnt. Engel und Teufel auf meiner Schulter haben sich versöhnt. Das Leben ist nicht schön, bis man sich dran gewöhnt.